Tab 351 ist noch offen. Ich habe eine Eigenschaft, die meine Mitmenschen mit erstaunlicher Zuverlässigkeit nervt. Ich frage nach. Nicht, weil ich spitzfindig bin, nicht, weil ich diskutieren will, nicht, weil ich heimlich eine Verhaltensforschung am lebenden Objekt betreibe. Ich frage nach, weil mein Gehirn bei vielen Aussagen reflexartig sagt: Spannend, das könnte jetzt alles bedeuten. Lass uns das bitte klären, bevor wir irgendwas falsch abspeichern und es später explodiert. Andere hören ein Statement. Ich höre ein Multiple-Choice-Rätsel ohne richtige Lösung. Für neurotypische Menschen ist vieles einfach logisch. So logisch, dass man gar nicht darüber nachdenken muss. In meiner Welt ist Logik eher so ein Escape Room. Man weiß, dass es eine Lösung gibt, aber überall liegen Hinweise, die sich gegenseitig widersprechen, und irgendwo tickt eine Uhr. Also frage ich: Wie genau meinst du das? Was dann oft folgt, ist dieses spezielle Schweigen, diese Mischung aus Seufzen und innerem Augenrollen. Oder verbal verpackt als: Ist doch klar, das versteht man doch, ist nicht so wichtig. Spoiler: Für mein Gehirn ist es wichtig, sehr sogar. Und ich denke mir: Super, dann erklär mir bitte kurz, warum mein Gehirn gerade Panik schiebt, wenn es doch so klar ist. Das Bitterkomische daran: Ich kenne diese Reaktion von mir selbst. Wenn etwas für mich absolut logisch ist, kann ich es kaum erklären. Nicht aus Überheblichkeit, sondern weil mein Kopf denkt: Warum sollte man Energie auf etwas verwenden, das so offensichtlich ist? Und ja, exakt so müssen sich meine Mitmenschen fühlen, wenn ich wieder nachfrage. Der Unterschied ist nur: Ich brauche diesen Erklärungsversuch trotzdem. Selbst ein schlechter Versuch hilft. Ein holpriger Satz, ein "Also, ich meinte eigentlich", mehr brauche ich oft gar nicht. Mein Gehirn nimmt das dankbar, nickt und sagt: Ah, das hätten wir früher haben müssen. Richtig problematisch wird es bei Antworten wie "Keine Ahnung", "Egal", "Vergiss es", "Nicht so wichtig". Denn dann passiert Folgendes. Mein Gehirn legt einen offenen Task an. Und offene Tasks werden bei mir nicht geschlossen. Sie werden archiviert, mit Priorität und Erinnerungsfunktion. Dieser Task läuft dann im Hintergrund weiter und fragt unermüdlich: Was war gemeint? Wie war das emotional gemeint? War das jetzt sachlich, genervt oder ironisch? Und wie bewerte ich rückwirkend alles, was davor gesagt wurde? Willkommen bei Tab Nummer 351. Mindestens 20 Tabs spielen Musik. Unterschiedliche. Gleichzeitig. Einer davon ist ein Sommerhit aus 1999. Im Winter. Und nein, ich weiß auch nicht, woher der kommt. Ohrwürmer sind für alle. Deshalb: I'm blue, da-ba-di-da-ba-di, da-ba-di-da-ba-di, da-ba-di-da-ba-di, da-ba-di-da-ba-di, da-ba-di-da-ba-di, da-ba-di-da-ba-di. Parallel startet dann noch mein internes Lieblingsfeature, der Selbstzweifel. Siehst du? Wieder zu kompliziert. Andere verstehen das sofort. Und jetzt hast du wieder jemanden genervt. Glückwunsch. Dieser Selbstzweifel ist kein gelegentlicher Gast. Er hat einen Stammplatz. VIP-Bereich mit eigenem Parkplatz. Er erinnert mich daran, wie anders ich bin. Wie anstrengend ich sein muss. Wie erschöpfend es wahrscheinlich ist, mit mir zu reden. Und das Schlimme: Er hat oft recht. Ich bin anstrengend. Das ist mir nicht neu, das ist dokumentiert. Aber ganz ehrlich, wenn ich für andere schon anstrengend bin, stell dir bitte kurz vor, wie anstrengend ich für mich selbst bin. Ich verbringe mein Leben damit, meine eigenen Gedankenschleifen zu moderieren, wie eine schlecht bezahlte Talkshow auf RTL. Und wir wissen, dass N in RTL steht für Niveau. Jeden Tag, den ganzen Tag, ohne Pause, ohne Werbung, ohne Hoffnung auf Sendeschluss. Meine Nachfragen sind kein Angriff, kein Besserwissen, kein subtiler Hinweis darauf, dass mein Gegenüber sich bitte klarer ausdrücken soll, auch wenn das manchmal nett wäre. Sie sind mein ehrlicher Versuch, Gedanken, Absichten und Emotionen in ein Format zu bringen, das mein System verarbeiten kann. Nicht um besonders schlau zu wirken, nicht um die normale Welt zu sezieren, sondern um mich halbwegs sicher darin zu bewegen, ohne ständig über unsichtbare Regeln zu stolpern. Ironischerweise führt genau das oft dazu, dass ich auffalle. Je mehr ich versuche, mich einzufügen, desto mehr erkläre ich mich. Also ja, ich frage nach. Oft. Auch bei Dingen, die doch klar sind. Nicht, weil ich nerven will, sondern weil mein Gehirn sonst einen offenen Tab behält. Und offene Tabs machen mich müde, reizbar und irgendwann leer. Manchmal reicht schon der Versuch einer Erklärung. Wirklich. Und falls nicht, keine Sorge. Ich nerve mich mindestens genauso sehr wie euch.